Hallo und herzlich willkommen zum bereits 12. Coinancast. Heute werden wir uns mal mit illegalen Plattformen im Internet beschäftigen. Und da wird euch Christian nachher durch das Hauptthema leiten. Ja. Hallo. Mit dabei ist heute Christian, wie ich schon gesagt habe. Ja, dann auch Michaela. Hallo. Und Manuel. Hi. Ja, bevor wir dann zum Hauptthema kommen, würde ich erstmal wie so oft bereits die News dieser Woche besprechen. Und da sollte man vielleicht mal anfangen damit, dass wir in einem Ranking-System als die beliebteste deutschsprachige Detective Conan Website gehandelt werden. Das ist schon... Juhu! Ja. Party! Finde ich schon mal sehr interessant. Haben wir diese Konkurrenzseite überholt? Geht es überhaupt? Ja, dconan.net, unsere Konkurrenzseite, die ich hier mal nennen kann, weil sie eh schlechter sind jetzt als wir. Wenn ihr den Link nicht hört, wundert euch nicht, der wurde wahrscheinlich dann rauszensiert, weil wir keine Werbung machen für Konkurrenzseiten. Echt mal. Okay, ich entschuldige mich hier in aller Form für das Nennen unserer Konkurrenzseite. Aber wir haben es geschafft, mehr verschiedene Besucher auf unsere Seite zu bekommen als unsere Konkurrenzseite. Das finde ich schon mal beachtlich, zumal wir vor 2 Jahren erst gegründet wurden und die andere Seite existiert schon seit rund 10 Jahren. Und wir haben es geschafft, die Besucherzahlen davon zu toppen, vielleicht durch das Wiki-Prinzip. Also ja, das Wiki ist natürlich vor unserer Konkurrenzseite und nicht das Forum oder der Newsblog oder der Conancast, sondern nur unser Schwesterprojekt hier, nur in Anführungsstrichen. Ja, wir hoffen, dass es noch weiter nach oben geht. Momentan sind wir unter den Anime-Seiten, die dort gelistet sind, auf Platz 7 oder so immer, 8 jeden Tag. Da gibt es natürlich noch Luft nach oben. Und unser Ziel ist natürlich der Platz 1, der momentan von einem Wiki zu einem weiteren Anime belegt wird. Ich glaube, jeder kennt das. Aber der Anime ist nicht so spektakulär, also könnt ihr uns bald auf Platz 1 wiederfinden. Ja, der Anime, der läuft bei RTL 2 und Tele 5. Ich glaube, jetzt dürfte jeder wissen, was damit gemeint ist. Könnt ihr mal nicht auf die Seite gehen, damit wir die noch überholen können. Okay, soweit. Ja, genau, das habe ich jetzt beachtet. Machen wir mal direkt weiter mit Kapitel 734, denke ich mir mal. Da geht es ja um, wie letzte Woche schon erzählt wurde, von Christian und Manuel, dass es da um Heiji mal wieder geht. Das hätte Sarah sehr gefreut, aber sie ist auch heute leider wieder nicht mit dabei. Wieso eigentlich nicht? Sie wollte doch mitmachen. Egal. Auf jeden Fall geht es um Heiji und sie sind da einem gewissen Shinichi Kodo auf der Spur. Es gibt nämlich nicht Shinichi Kodo, sondern einer weiteren Person, die eben nur den gleichen Namen hat wie der Meisterdetektiv da. Ihr kennt ihn ja, den Hauptcharakter. Und dem sind die auf der Spur. Da hat Heiji irgendwelche Informationen bekommen und deswegen gehen die da zu dem hin. Er soll angeblich von einem, ich weiß nicht, so ein Hund von Bakerville, glaube ich, heißt der. Also nicht von Baskerville, oder wie das bei Holmes heißt, sondern von Bakerville. Das heißt, Baker ist ja ein Stadtteil von Tokio in Detective Conan, also ein fiktiver Stadtteil. Und den soll er angeblich gesehen haben. Und dann gehen die zu dem hin. Und der der ist irgendwie krank oder so. Auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen behindert oder so. Ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat er ein Hausmädchen bei sich, das immer alle 1 bis 3 Mal pro Woche nach dem Rechten sieht und dann ja auf ihn ein bisschen aufpasst. Und als Heiji und Conan alleine ineinander waren, weil Ran und Kazuha wollten nicht mit, weil es eben einen Hund gibt, der irgendwie in Flammen ist oder sowas. Ich kenne jetzt die Geschichte mit Holmes nicht, aber ich denke mal, das ist irgendeine Anlehnung daran. Oder? Hat das jemand gelesen? Ich habe den Film geguckt. Es handelt sich wegen im Film genauso wie dann im Roman um einen brennenden Hund, der wahllos ab und zu Leute ermordet. Okay, dann hat Aoyama wohl daran angeknüpft und es einfach übernommen. Mit ein bisschen anderen Namen. Die Anspielung wäre immer natürlich gleich, wenn man den Titel liest. So ein Raubkopierer. Sehr gut. Ja, passt zum heutigen Thema. Ran und Kazuha sind nicht mit und Conan und Heiji sind da alleine. Dann wollen sie Dann klingelt es plötzlich im Raum, wo der kranke Shinichi Kudo ist. Und die versuchen da reinzugehen. Aber die Tür ist mit Tesastreifen oder mit Klebeband zugeklebt. Sie brechen die natürlich auf, weil das natürlich schon mal ein sehr heftiger Indiz dafür ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Und als sie das dann aufgebrochen haben, sehen die halt Shinichi Kudo dort tot am Boden liegen vor. Hat sich, glaube ich, mit irgendeiner so Dose, glaube ich, daneben. Ich glaube, es soll irgendwie Selbstmord gewesen sein oder angedeutet. Das Fenster ist auch verklebt, also ein typischer Mord in einem verschlossenen Raum oder Selbstmord vielleicht auch, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall kommt dann sind dann ja Conan und Heiji allein und haben auch mal richtig so die Chance, da alleine zu ermitteln. Das finde ich mal sehr spannend, dass man so mal sieht, wie die alleine es schaffen, wie die alleine den Tatort aufräumen. Dann gehen die es alles ganz systematisch ab. Und kommen dann am Ende zu dem Schluss, dass die Frau, die da ja immer ist, die Täterin sein muss. Wer auch sonst. Ich glaube nicht, dass er sich da selbst umgebracht hätte. Obwohl die Frau ja auch vorher noch gesagt hatte zu den beiden, dass er immer von Selbstmord und so gesprochen hat. Also das ist ja schon mal sehr verdächtig für die Frau. Als sie dann fragen, wie sie es geschafft hat, das Opfer umzubringen, wird die erstmal so ein bisschen, ja, zuckt sie zusammen. Aber es gibt halt noch keinen Beweis dafür, dass sie es letztendlich waren sie das auch nicht zugegeben, sodass da in Kapitel 735, das ja auch schon erschienen ist diesen Mittwoch, letzten Mittwoch, worüber ich aber noch nicht genau berichten kann, weil mir dann noch entsprechende Informationen fehlen. Die Texte sind noch nicht übersetzt, bisher habe ich nur die Bilder. Aber da tauchen auf jeden Fall Megure und Takagi auf, die dann auch mal wieder ermitteln, wie so häufig in den 734 bisher veröffentlichten Kapiteln. Und dann, ja, erhoffen wir uns mal in Kapitel 736, das dann nächsten Mittwoch erscheinen wird, dass wir da nähere Informationen erhalten, wie der Fall dann weitergeht. Und ich hoffe diesmal dann, nachdem die letzten beiden Fälle ja nicht so waren, dass es diesmal vier oder mehr Kapitel gibt und nicht drei Kapitel. Das ist, wie ich auch schon bei den anderen Fällen gesagt habe, gibt es diesmal vielleicht auch wieder einen Anlass, da irgendwie was zu machen. Ah, hoffe ich einfach mal. Egal, das wird euch wahrscheinlich nicht interessieren. Wir werden euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was halt passiert. Und ich gebe dann jetzt hiermit einfach mal ab an Christian, der noch über den aktuellen japanischen Anime berichten will. Ja, die Episode 574 ist erschienen, beziehungsweise erscheint, wenn ihr ist erschienen, wenn ihr den Conancast hört. Und das ist die Auflösung von dem Fall mit Heiji und Kasua. Da findet dann Kasua ihren Glücksbringer wieder und der Täter wird überführt. So, kein großes Spoiler rein. Es war einfach knallhart. Dann haben wir die Magic File 4 aufgetrieben und haben eigentlich ziemlich vieles schon angeschaut. Die knüpft quasi an den Film 14 an und spielt dann am nächsten Tag quasi. Da übernachtet Conan bei Heiji und dann wollen sie essen gehen und da sie immer beide und dann haben noch mit Kasua und da sie immer alle drei so nett sind und freundlich sind und allen Leuten helfen, zum Beispiel irgendwelchen betrunkenen Leute über den Zebrastreifen drüber helfen oder sowas. Ja, oder so Sachen und ja. Und deswegen vergeht dann eben die Zeit übelst schnell und kriegen dann eben, Conan kriegt am Ende nichts mehr zu essen, obwohl er eine paar Stunden durch die Stadt gelaufen ist und irgendwelchen Leuten geholfen hat. Und dann haben sie sich noch irgendeinen Fall zurecht fantasiert, der gar keiner war. Also eigentlich ziemlich witzige Geschichte und ich fand es auf jeden Fall eine super Magic-File. Spoilert auch nichts vom Film 14 auf jeden Fall vor. Also sollte man sich anschauen. Ja, Ja, dann das geht's ist ja jetzt schon weiter mal mit Philipp, der sehr in Band interessant. Ja, ich mache dann mal 68. mit Band 68 weiter. Ja, der Band 68, der ist jetzt am 18. Mai 2010 in Japan erschienen. Und ja, und daran geht es dann erstmal darum, dass der Fall um Shiratori und seine erste große Liebe. Ich spoilere jetzt hier einfach mal nichts. Für alle, die da noch nicht so auf dem Laufenden sind, die will ich jetzt hier nichts vornehmen. Der wird dann aufgelöst in einem Kapitel. Dann geht es im nächsten Fall um Eri Kisaki weiter, oder wie sie heißt. Auf jeden Fall Hans Mutter. Und mit Kogoro, da geht es auch wieder um die Liebe zwischen den beiden. Und dann Im nächsten Fall geht es dann mit Kaito Kid weiter. Und da tauchen dann auch die Detective Boys mal wieder auf. Für alle, die sie vermisst haben. Die waren ja schon eine ganz lange Zeit, glaube ich, nicht mit dabei. Und dann tauchen die mal wieder auf. Und werden dann auch versuchen, Kaito Kid mitzufangen. Und an diesen Fall lehnt dann auch das Cover an, wo halt Conan in Detective Boys Kleidung zu sehen ist. Die Detective Boys Kleidung haben sie von Suzuki geschenkt bekommen. So, ja, der letzte Fall, da geht es um Sonoko, die taucht mal wieder auf, nachdem auch im Band 66 sie am Ende und zu sehen war und auch am Anfang von Band 67 taucht sie dann auf und da geht es dann um einen Handtaschendiebstahl. Ja, der Band wird voraussichtlich im Dezember 2009, 10 haben wir jetzt ja schon, in Deutschland dann auch erscheinen. Das ist ja. Ja, es ist eine ziemlich lange Zeit eigentlich ohne Detective Conan, 6 Monate oder 5. Es könnte aber sein, dass EMA da noch etwas vorverlegt und wir hoffen einfach mal, dass da noch irgendwas passieren wird. Ja, dann sollte man natürlich auch erwähnen, dass Film 13 noch nach Deutschland kommt. Und zwar nächsten Freitag schon. Das sind dann noch genau 5 Tage, glaube ich. Ja, ich hoffe mal, dass ihr dann auch fleißig ins Regal greift, sodass wir dann auch noch Film 14 hier mit deutscher Synchro bekommen. Ja. Mache ich einfach mal weiter mit dem Charakter-Contest. Der Charakter-Contest läuft ja immer noch. Und da wurde jetzt die erste Gruppenphase schon beendet. Jetzt geht es mit der zweiten noch weiter. Da sind in je 8 Gruppen, das habe ich letztes Mal falsch erzählt, tut mir übrigens nochmal leid, da sind 4 Charaktere in je 8, nee, je 4 Charaktere in 8 Gruppen unterteilt worden. Und ja, da kommen dann halt die ersten beiden weiter von den Vieren und die treten im Achtelfinale gegeneinander an. Ja, besonders nennenswert, ich kann mal die Gewinner der Vorrunde, der ersten Runde nennen, das sind Conan, Shinichi, Ai, Ran, Subaru Okiya, Jin, Wermut und Akai. Das sind eigentlich so die Hauptfiguren, die auch immer oben stehen eigentlich. Aber es sind auch so Außenseiter wie Heizo Hattori, also Heijis Vater, oder Misao Yamamura, die Großmutter von Misao Yamamura, sind auch mit in die zweiten Gruppenphase gekommen, aber ich denke mal, die sind jetzt hier. Die werden dann auch aussortiert werden. Da laufen ja schon einige Runden. Da sieht man eindeutig, dass sich bestimmte Charaktere von anderen einfach abheben können. Und So wie ja, wir hoffen Jody, weil mal. ich glaube, dass sie gewinnt. Nee, okay, ja. Nein, Jody. Okay. Ai, wenn schon. Klar. Ich denke mal, da gehen wir nachher nochmal im Outro drauf ein, wenn wir da noch zukommen. Ja, ich würde mal sagen, machen wir einfach mal weiter mit dem Hauptthema. Ja, Christian würde sein heutiges Thema führen, da ich nicht so viel Ahnung von diesem Spektrum habe und ich will mir da nicht irgendwelche falschen Meinungen zu anmaßen. Ich gebe dann hiermit einfach mal an Christian ab, der wird das dann alles jetzt hier für euch weiterleiten. Falschen Meinungen, das gibt's gar nicht. Ja, falsche. Jeder hat seine Meinung. Also, wir fangen gleich mal an. Unser Falsche großes Thesen. Thema ist ja heute Kopieren von Animes und das kostenlose Anschauen von Animes im Internet quasi, was ja sehr verbreitet ist eigentlich. Nicht nur bei Animes, sondern auch bei Mangas und besonders bei Detective Conan. Also, da fangen wir dann erstmal an. Und dann frage ich euch einfach mal so, wie oft ihr Animes kostenlos im Internet anschaut oder herunterladet und es und bei Mangas natürlich auch. Ich sag mir eigentlich, ich schaue mir eigentlich ständig Animes im Internet an, besonders wenn ich die Folge im Fernsehen gerade verpasst habe und dann anschauen wollte oder wenn ich mich für ein neues Anime interessiere. Ja, ziemlich blöd, jetzt sich eigentlich hier zu outen, dann wird man ja gleich. Ja, okay, ich Nee, kann mal nee. sagen, dass ich einige Anime gucke ich mir auch mal so teilweise an. So, ich habe mir schon ganz viele geladen, aber ich komme einfach nicht dazu, mir die anzugucken. Aus Zeitgründen meistens. Aber wenn es dann halt so interessante sind, so Detective Conan gucke ich zum Beispiel nicht im Fernsehen. Weder im Deutschen noch im Japanischen, das übersehe ich einfach. Lese eher den Manga, aber So, ich habe jetzt ja so ein cooles Tool, dank Robby. Da gucke ich mir die neuesten Episoden immer live an, jeden Samstag jetzt. Aber sonst Animes gucke ich mir eigentlich fast gar nicht im Internet illegal an. Also, da bin ich nicht so der Typ. Ja, ich auch. Ich gucke mir auch viele Animes im Internet an, vor allem weil, wenn ich mir eben neue Animes mal anschauen will oder so, dann gucke ich mir die mal im Internet an oder so. Und zum Beispiel bei Detektiv Conan, die Mangas jetzt so, die kaufe ich mir schon, die lese ich nicht im Internet, aber so den Anime, den kannst du ja nicht, den kriegst du ja nicht mehr in Deutschland. Also bleibt einem hier kaum was anderes übrig, als den im Internet zu gucken. Ja, ich schaue eigentlich fast nur, nee, eigentlich nur Animes übers Internet an. Beziehe die komplett aus dem Internet. Auch nicht von YouTube oder so, sondern meistens lade ich mir die runter und ja, eigentlich, und anders würde das auch nicht bei mir funktionieren eigentlich. Und an feste Fernsehzeiten kann ich mich auch nicht binden. Ja, dann sind wir jetzt ja schon komplett, da sieht man, dass wir alle so ein bisschen verwickelt sind mit dem Ganzen. Und ja, das ist eigentlich fast nicht mehr funktioniert. Und da kommen wir auch schon zu den Gründen dazu. Und dann frage ich euch mal, warum macht ihr das eigentlich? Und ja, wo ist da die Motivation und warum kauft ihr euch nicht einfach alles? Ja, wie eben schon mal gesagt, zum Beispiel Detektiv Conan kriegst du hier in Deutschland nicht, also jedenfalls den Anime, den kannst du dir in Deutschland nicht mehr angucken. Wie wir alle leider wissen, dass er in Deutschland abgesetzt ist. Und ja, bei anderen, immer wenn wir ein Anime ausprobieren wollen, gleich den komplett kaufen würden, wir würden uns ja in einen Schuldenberg reinsetzen. Ja, wie gesagt, ich schaue kaum Animes, aber ich lade mir sie, wie gesagt, runter und da verfolge ich auch meistens die gleichen Motive wie Manuel, dass es sie einfach nicht in Deutschland so gibt. Das sind ja auch meistens nur die ganzen japanischen und ich denke auch nicht, dass sie in naher Zukunft dann auch nach Deutschland kommen werden. Dafür ist der Anime-Markt hier einfach, ich denke mal, ja, schon zu. Ich glaube, das kommt hier einfach nicht mehr an, solche Animes. Ich denke mal, Anime hat hier in Deutschland schon so das Klischee, dass es einfach so irgendwas mit Monstern ist, so Yu-Gi-Oh! Pokémon-mäßig. Und das dann so normale Serien haben hier einfach, kommen hier einfach gar nicht mehr durch. Das ist auch in der westlichen Welt teilweise immer so. Da das immer so alles auf Ballern und Tod gesetzt wird und nicht so normale Animes. Es gibt ja, wie wir vielleicht alle wissen, oder wie ich weiß, und sicherlich auch viele andere, gibt es natürlich nicht nur solche Animes, sondern das ist halt sehr verschieden, wie alles andere überhaupt auch auf der ganzen Welt. Und solche Animes schaffen einfach gar nicht mehr nach Deutschland, weil die einfach gar keinen Fuß mehr fassen würden. Es wird sie einfach keiner gucken. Und diese begrenzte Anzahl an Personen, die lädt sich dann einfach aus dem Internet. Dann ist denen auch meistens, glaube ich, die Hürde egal. Wenn das dann illegal ist, dann ja, würde die das, glaube ich, nicht weiter interessieren. Ich habe eine etwas andere Motivation als ihr. Ich schaue mir meistens Animes im Internet an, wenn ich meistens noch eine Folge nochmal nachschauen wollte oder mal gucken, was, wo und welcher Folge jetzt war, um mich darüber weiter zu informieren. Und so viel schaue ich ja auch nicht. Naja, dafür gibt es ja auch Wikis. Also, wozu sammeln wir die ganzen Informationen? Okay, ja, die Motivation ist natürlich schon dazu da, dass man dann die ganzen Episoden nochmal. Vor allem auch, das ist vielleicht manchmal auch so, dass man die einfach bei sich selbst so hat, dass man dann Fernsehen on demand hat. Also, dass man sie gucken kann, wann man will und wo man will und nicht an den Fernseher gefesselt ist und dann auch noch gucken muss, wann die Fernsehsender das wollen. Das hatte ja Christian schon erwähnt, glaube ich. Oder wer das Ja. war. Ja, und bei mir ist es so, das ist eigentlich nur der Preis meiner Motivation, weil Detektiv Conan, ja klar, gibt es nicht in Deutschland und sowas, aber wir schauen ja, also zumindest die meisten, wie ich mitbekommen habe, schauen ja noch viele andere Animes als Detektiv Conan. Also sowas wie Death Note, Elfenlied, One Piece oder sowas. Und Naruto ist ja in Deutschland sehr verbreitet. Also die werden ja quasi, da gibt Also die werden ja wirklich viel raubkopiert und eigentlich wenig gekauft. Und ich glaube, das liegt am Preis. Und Aber viele werden da anscheinend gar kein Empfinden dafür haben, wann sie was kaufen, sondern werden eigentlich alles einfach nur aus dem Internet kopieren. Also auf jeden Fall ist bei mir eben der einzige und allein der Preis und ich glaube auch nicht. Und wer hat von uns auch schon die Conan-Folgen im Regal stehen, also diese Episodenboxen, die bereits erschienen sind, das kauft ja Die auch drei Stück, keiner. die sind ja auch, das sind viel zu wenig, dass man, dass sie überhaupt lohnen würde. Zumal die auch sauteuer sind, habe ich mir sagen lassen. Und die kriegt Genau, man kaum noch. Scheiß. Nee, die Und kriegt man schon noch. Warum? aber wenn du gerade vom Preis sprichst, dann muss ich auch nochmal, ja, wenn die F Serien jetzt im Fernsehen laufen würden, würdest du die dann auch ansehen? Also es ist, macht ja keine Unkosten da bei dir, aber ich denke mal, die würdest du auch nicht angucken, oder? Nee. Weil es Naja, einfach. wenn die Zeit passt, auf jeden Fall. Also, wie du schon vorhin erwähnt hast, mit diesen japanischen Fernsehen, mache ich jetzt ja auch ab und zu, oder habe ich mir zumindest vorgenommen, ab und zu machen. Und da auf jeden, also im deutschen Fernsehen würde ich mir auf jeden Fall ein paar Mal anschauen, wenn die Zeit passt. Ja, deutsches Fernsehen sprechen wir schon an. Wir haben hier einen deutschen Anime-Sender, gibt's ja zu empfangen. Hat den irgendwie jemand? Animax. Nein, wir haben das Sky-Welt-Paket, aber das ist im Sky-Welt-Extra-Paket drin und deswegen kann ich es leider nicht empfangen. Das ist eigentlich voll schlecht gemacht von denen, dass sie in so ein, kann ich mal aus meiner Erfahrung sprechen, dass sie in so ein komisches Paket reingepackt haben. Ich glaube, wir haben alle Sky-Sender, außer diesen, es gibt glaube ich die Sky-Pakete Sky, oh, Fuß, Sky, nicht Fußball, Sky-Bundesliga. Sky Sport, Sky Cinema, Sky Welt und Sky Welt Extra, wenn ich mich nicht ganz irre. Und davon haben wir, glaube ich, alle außer Sky Welt Extra, weil es einfach, ich glaube, das ist ein zu hoher, sind zu hohe Extrakosten, die man dann aufbringen muss, um dann viel zu wenig Sender dann zu sehen. Aber ja, Animax heißt, glaube ich, der Sender auf jeden Fall. Nee, so heißt der. Gibt es auch in Ja, verschiedenen so heißt er. Sprachvarianten. Ich kann dir jetzt mal das Ganze hier wegnehmen. Ja, okay, mach ruhig weiter dann. Also ich finde das auch, ich finde persönlich das total bescheuert. Ich meine, ist ja toll, dass es so einen Sender gibt, aber dann bitte nicht auf Pay-TV. Dann sollen sie es wenigstens öffentlich machen. Nicht auf Pay-TV, weil dann guckt es kaum einer. Ich finde es bescheuert, dafür so viel Geld auszugeben. Viel zu teuer. Naja, der echte Anime-Fan, der würde sich jetzt, glaube ich, schon auch den Sender zulegen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil mich eigentlich so andere Serien nicht so interessieren. Ich habe ja gesagt, die liegen bei mir alle auf dem PC rum, aber angucken tue ich sie mir wirklich nicht, weil ich auch so wenig Zeit dazu habe. Und dann will ich sie auch lieber dann angucken, wann ich will und nicht, wenn da irgendwas mal läuft. Obwohl es natürlich schon interessant ist, mal so um 20:15 Uhr da einzuschalten und dann auch mal ein bisschen hier Anime zu sehen. So ein Spielfilm zum Beispiel. Ja, ist natürlich blöd, wenn die da das natürlich in Pay-TV packen, aber ich denke mal auch, das ist natürlich ein Faktor auch mit der Werbung, dass die kriegen jetzt da feste Gelder und mit der Werbung wird glaube ich auch schlecht ankommen, wenn die da Werbung überall reinpacken, oder, aber es dann öffentlich machen. Also mir würde es nicht so gefallen, wenn die dann mitten in der Anime-Episode mal eben so unterbrechen, wie bei Conan jetzt in Japan. Da machen glaube ich 5 Werbeblöcke, haben wir gesehen, ne Christian? Und dann, also das Ja. würde mir persönlich nicht so gefallen. Ich glaube, der würde ich das eher so bevorzugen. Ja gut, in Deutschland ist ja im Fernsehen nicht ganz so viel Werbung. Aber ich finde lieber Ja. öffentlich und dann mit ein bisschen Werbung als auf Pay-TV und dann haufenweise Geld vorausschmeißen. Ja, aber ein bisschen Werbung geht ja eben nicht. Das ist halt dieser Punkt. Entweder man macht ganz Werbung oder gar keine Werbung. Naja, das ist jetzt. Ich wollte noch auf ein anderes Thema hinaus, habe ich es aber gerade vergessen. Ich wollte noch irgendwas sagen. Egal, macht ihr erstmal weiter. Ich weiß nicht. Also ich habe Animax zum Beispiel gar nicht. Erstens mal gefällt mir das überhaupt nicht, sowas wie Premiere oder Sky und wie es auch immer heißt. Weil TV ist, finde ich, sowas, was für alle gedacht ist, was für jeden empfangbar ist, frei. Das Und so wollte ich sollte sagen. das auch sein. Und ja, dann war das ja gerade perfekt. Und das soll einfach die Öffentlichkeit ansprechen und auch die Sachen, dass die Öffentlichkeit darüber diskutiert, weil ich finde, im Pay-TV können Inhalte nicht so gut besprochen werden und werden nicht so oft diskutiert in der Öffentlichkeit als Sachen, die jetzt abends auf Pro 7 laufen oder sowas zum Beispiel. Das wird viel mehr diskutiert und Über Simpsons und South Park wird viel mehr geredet als über Animes, weil einfach der Sendeplatz stimmt und einfach, ja, das stimmt alles, Wir was haben wird hier der gerade keine Öffentlichkeit Namen zugänglich gemacht. genannt. Wir haben hier gerade gar keine Namen genannt. Ja, also von den Serien kann man schon den Namen nennen. Ist jetzt nicht unbedingt Werbung. Ja, ist egal. Also so sehe ich das mit Animax. Ich habe gerade mal eben auf Sky nachgeguckt. Also das Sky-Grundpaket kostet 16,90 € monatlich. Da hast du dann Sky Welt. Und ich sehe jetzt hier gerade nicht Sky Welt Extra, aber die anderen Pakete, da musst du dann, also Sky Welt musst du auf jeden Fall kaufen, damit du überhaupt irgendwie Sky hast. Und da musst du noch ein Grundpaket draufpacken. Und wenn du eins draufpackst, verdoppelt sich gleich der Preis auf 32,90 € monatlich. Und ich denke mal nicht, dass da irgendjemand jetzt hier 30 € dafür ausgeben wird, nur damit er hier ein bisschen Animax gucken kann oder von mir aus noch ein paar andere Sender. Da gibt's ja so. Ich gucke das eigentlich auch gar nicht. Also Sky Welt gucke ich nie. Ich gucke aber überhaupt kein Sky, aber außer Sky Fußball, wen es interessiert. Ich bin Fußballfan. Auto, egal. Ja, ich glaube nicht, dass da jemand hier 32,90 € dafür ausgeben würde im Monat, dafür, dass er Animax gucken kann. Da würde ich das ein. Ich würde es besser finden, wenn das auch in verschiedenen Paketen möglich ist, Animax dann auch bekommen zu können. Oder dass man halt Animax dann auch alleine so als Sender bekommt, wie wir auch gesagt haben, zum Beispiel Ja, mit Werbung, Direktkauf bei Kling. denen vielleicht. Ja, das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Aber wenn man das in so einem großen Paket kaufen muss, wo dann auch zig andere Sender dabei sind, dann würde ich auch. Ja, dann ist natürlich auch noch ein Punkt, dass man dann natürlich nicht nur Animax gucken sollte, sondern auch natürlich was anderes. Und nicht, das ist ja selbstverständlich, wenn man sich alles kauft, muss man auch alles mal gucken. So ist das dann. Das hat man es ja umsonst bezahlt. Dann wäre es, glaube ich, schon sinnvoller, wenn die es auch einzeln mal verbreiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist. Da lohnt sich bestimmt auch nochmal nachzugucken. Das will ich jetzt aber hier nicht machen. Das wird, glaube ich, zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Dass man. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich könnte mir aber schon auch nicht vorstellen. Ja, obwohl. Vielleicht sind die ja auch als einzelne Sender gelistet. Das weiß ich jetzt gerade nicht so. Will ich mir jetzt auch kein Urteil zu anmaßen. Ich gebe einfach mal wieder ab. Ja, dann schauen wir mal, was eigentlich illegal ist, was wir hier machen und was nicht. Da müssen wir erstmal sagen, dass wir hier keine Rechtsberatung sind, was ihr machen dürft und was nicht. Das sind wir nicht und dürfen wir nicht machen, weil wir keine Anwälte sind. Der Conan Cast ist auch illegal, also nein, ist er nicht, aber. Also, ich habe mir sagen lassen, das Anschauen auf YouTube und so ist auf jeden Fall legal und kann man auf jeden Fall ohne weiteres machen und dann mit den Programmen sich das mit irgendwelchen Programmen sich das runterzuladen von YouTube und so weiter ist auch Hust. also gibt es ja solche Video-Downloader von YouTube und sowas alles Mögliche das ist auch erlaubt aber eben das Verbreiten und Hochladen von diesen Inhalten ist nicht erlaubt also und da, Christian, ja. ich kann dazu selbst aus passender Rechtsberatung sagen, solange du bei einem Video, was dir auf YouTube anschaust und es runterlädst, nicht groß drauf steht, dass es illegal da oben ist und du dir von Grund auf sicher bist, dass es mit Einverständnis des Urheberrechtsinhabers hochgestellt worden ist, ist der Download komplett legal. Genau, weil wenn man auf YouTube geht, kann man ja nicht davon ausgehen, dass YouTube illegal ist, sondern YouTube ist ja, gehört ja Google und Google ist keine Firma, die in Asien liegt und rechtswidriges Material in der Welt verteilt, sondern das ist ja eine Plattform, die zu Recht besteht. Und ja, und wenn man das mit dem Gesetz so schwammig erklären kann, dann gehen wir gleich mal dazu, wo vielleicht unsere Grenzen liegen, was wir nicht machen würden und was wir auch vielleicht verachten beim Raubkopieren Darf ich noch mal und eben warum es die einhaken? Gesetze. Ich habe gerade eben mal in der Wikipedia nachgeguckt zu Animax und da steht, dass es in Japan auch als Pay-TV ausgestrahlt wird, Ja, also auch als Sky gibt's in Perfect vielen TV. Ländern. Ja, aber eben auch im Pay-TV und in solchen Paketen. Ich glaube, dieses, womit das ausgestrahlt wird, heißt auch irgendwie Sky oder so ähnlich. Und das ist also ähnlich wie hier. Das wollte ich nochmal nachwerfen. Nicht, dass sich hier, dass sich irgendwelche ohne Informationen hier fühlen, sonst. Okay, mach weiter. Ja, also dann müssen wir mal auf die Grenzen eingehen, was wir verachten und Was wir nicht so toll finden bei dem ganzen Raubkopiererei, weil die Gesetze müssen ja zu irgendwas da sein und ich glaube, das wäre auch ein ziemliches Chaos, wenn es es nicht geben würde. Und ich würde sagen, da schauen wir mal, was meint ihr dazu? Was meint ihr dazu, wenn ich mir jetzt alles raubkopieren würde und nichts kaufen würde? Ich finde das eigentlich nicht gut, weil was ist, wenn du selbst irgendwann mal Urheber von etwas wird und dann wird dein Werk auch schon wieder kopiert und also auch raubkopiert. Und deswegen finde ich eigentlich die Gesetze gegen Raubkopien ziemlich sinnvoll, nur ab und zu sind sie doch ein wenig nervig. Ja, ich denke mal, Raubkopien schaden eigentlich generell der Anime-Szene hier in Deutschland. Das ist so meine Meinung. Also wenn man sich die Darauf, ganzen... das machen wir später. Ja. Ja, okay, dann machen wir das später dann. Ja, ich würde... Ja, die schaden der Anime-Szene und ich finde es einfach nicht gut, dass man sich runterlädt. Wenn, dann sollte man sie auch kaufen, so wie ich es mit den ganzen Detective Conan-Filmen gemacht habe. Ich war froh, dass sie hier in Deutschland gekommen sind und habe dann wie sie auch gleich gekauft, um das sich alles zu unterstützen. Und deswegen kaufe ich auch mal den Manga. Auch wenn ich den online schon gelesen habe, kaufe ich mir den nochmal hier in Deutschland. Ist halt, finde ich auch besser mit, wenn man hier deutsche Texte in einem Manga hat. Ja, also ich finde, man sollte das unterstützen und nicht raubkopieren. Also ich bin da strikt dagegen, auch wenn ich es mache und mir die ganzen Folgen auf dem PC lade, wie ich schon gesagt habe. Aber ich gucke sie mir eben nicht an und das finde ich eigentlich auch das Entscheidende. Das ist auch der Punkt, das denk mal. Ich denke mal, Raubkopien sind erst dann illegal, wenn man auch wirklich das Werk dann für sich weiterverwendet hat. Ja, hatten wir ja schon gesagt, glaube ich, ne? Wenn man das dann wieder hochlädt und an andere Leute verbreitet, das finde ich eben, ja, das gehört sich einfach nicht in unserem Rechtsstaat hier. Ich denke mal, wir sollten die freie Wirtschaft hier voranbringen und nicht einfach, ja, da gehen wir bestimmt später nochmal drauf ein. Ich nehme es hier alles weg, merke ich gerade. Machen wir aber mal weiter oder noch andere Meinungen. Manuel, hast du schon? Was denn? Zu der Frage. Ich hab nicht mehr dazu zu sagen. Bin so ähnlich der Meinung von Philipp. Rausschneiden. Ähnlich. Ich find's halt, okay, bisschen übertrieben, weil ich find's schon ganz praktisch, dass es das gibt. Ja, was soll ich noch viel dazu sagen? Okay, dann mache wieder ich das Schlusslicht bei dem Ganzen. Und also ich finde, man sollte sein Hobby unterstützen, dass man in dem weit schon finanziell rangeht und ein paar Sachen kauft. Aber allgemein gegen die Masse von Animes kann man einfach nicht alles kaufen und muss einfach. Also wir sind ja fast dazu gezwungen, drauf zu kopieren, ne? Müssen wir fast machen und also das finde ich, solange man sein Hobby dabei unterstützt und dahinter steht, passt das eigentlich. Finde ich das auch in Ordnung. Egal, ob es auf YouTube passiert oder mal weiterschickt, weil eigentlich, jetzt kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Ist das Ganze gut für die Anime-Szene oder ist es schlecht? Weil, sehen wir mal so das Beispiel, wenn es mal vielleicht gar keine Raubkopien mehr gibt, sondern alles rechtlich abläuft. Und wenn alles vielleicht irgendwann mal drunter und drüber geht, wenn die Piraten das. Nee, es wird rausgeschnitten. Wenn alle Gesetze gekippt werden und man alles machen kann im Internet, was man möchte. Ja, wie seht ihr das? Schadet das der Anime-Szene oder was meint ihr? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich ja eigentlich schlecht für die Anime-Szene. Ich denke mal, wenn man sich das auch, ich kann mich jetzt auch mal wiederholen. Ich denke mal, wenn man wirklich sein Hobby auch unterstützen will, dann sollte man sich das kaufen. Und ja, ich finde es aber nicht illegal, wenn man zum Beispiel sagt, oh, da ist eine neue Serie, würde ich mir die dann mal kaufen, wenn man so in den Laden geht und dann auch so klein so, mal so guckt, was das denn ist im Internet und sich ja auch mal vielleicht die erste Folge oder die ersten beiden Folgen mal anguckt, um da auch mal reinzuschnuppern und dann nicht gleich so ein Fehlgriff landet. Das fände ich ja schon okay. Da würde ich auch nichts zu sagen dann, aber wenn man sich die ganzen Folgen dann alle im Internet ansieht, dann finde ich das auch schlecht und ich denke mal, ich würde einfach dafür stimmen, dass das dann alles aufs Internet gelöscht wird. Das wird aber wahrscheinlich nicht möglich sein. Ja, ich denke mal, die Händler könnten auch vielleicht mal ein bisschen das so ankurbeln, dass sie irgendwie die DVDs oder jetzt bald sicherlich auch Blu-rays, da geht ja mehr rauf, irgendwie ansprechender gestalten, so dass sie da irgendwie Extras so raufbringen, die es halt im Internet nicht so gibt. So Ich weiß auch nicht, was man da machen kann. Da müssen die sich dann sicherlich irgendwas einfallen lassen. Verschiedene Sprachen vielleicht, obwohl es das jetzt teilweise schon gibt. Ja, das überlasse ich dann den Leuten von Kase oder so mal. Die können sich dann sicher was ausdenken. Aber ich denke mal, die könnten auch vielleicht solche kleine Vorschau-DVDs oder so mal auf den Handel bringen, sodass man sich halt vielleicht die erste Folge gratis so mal so mitnehmen kann aus so einem Manga-Laden oder wo immer man sich die kauft, die DVDs, und da mal reinzugucken vielleicht. Das wird aber wahrscheinlich auch wieder preislich nicht möglich, und dann, naja, ich würde einfach dafür sein, dass die Folgen nicht mehr illegal aus dem Internet gezogen werden, sondern rechtlich und normal im Handel erworben werden. Naja, wie steht ihr denn dazu? Gebe ich mal weiter. Ja, also ich finde, dass ich denke nicht so. Ich finde schon, dass es eigentlich, okay, es ist teils schlecht für die Anime-Szene, aber teils auch ziemlich gut, weil dadurch werden eben viele auch neue Fans und so für Animes angelockt und die sich dann für Animes interessieren und die dann in Zukunft dann auch kaufen vielleicht. Oder so, und ja, ich finde es halt auch dumm, wenn man es überhaupt nicht mehr könnte, dann, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das wäre viel zu teuer, keiner hätte mehr Lust, sich den ganzen Schrott anzuschaffen. Okay, Schrott, Entschuldigung. und ja, ich fände es halt ein bisschen übertrieben. Sag ich jetzt mal, das alles rauszunehmen. Vor allem, da eben vieles auch nicht, zum Beispiel im Fernsehen, ausgestrahlt wird. Die Animes gibt es da nur auf DVDs und eben im Internet. Und da hat eben, glaube ich, niemand Lust, sich alle DVDs von den ganzen Animes da zu holen. Da hat doch niemand Lust drauf. Und das will auch keiner. Das ist doch Geldverschwendung. Naja, ich denke mal, jeder feste Detective Conan-Fan sollte die ganzen DVDs schon bei sich zu Hause stehen haben und dann. Also einfach, um die Ja, Detective das Conan-Szene noch schon. zu unterstützen, damit man. Ja, ich meine, wenn man so nebensächliche Animes guckt, dann kann man sich die mal nach deiner Auffassung jetzt vielleicht auch im Internet angucken. Aber wenn man jetzt wirklich Fan ist, also so richtig Fan ist, also so Otaku-mäßig, dann. Ich will jetzt nicht widersprechen, ich lasse jeder darf seine Meinung haben, und die ist auch vollkommen okay. Ja, aber ich denke mal, Ja, so meine ich es ja auch. dass man vielleicht manchmal auch ins Regal greifen sollte und dann das auch bei sich zu Hause stehen haben sollte. Ja, Michaela? Ja, das meine ich ja auch so, genau so. Ich bin auch eher der Meinung, dass wenn die Animes nicht mehr, also im Internet zu sehen wäre, wäre es auch problematisch für die Hersteller der Animes, da dann viele Fans wegbleiben würden. Und wenn man nur immer wieder warten muss, bis ein Fan auf DVD rauskommt, teilweise, oder von erstmal auf Japanisch übersetzt werden muss, würden sehr viele Leute nicht mehr Animes gucken, sondern irgendwas anderes. Und eigentlich stärkt es ein bisschen die Anime-Szene, wenn es im Internet publiziert wird. Obwohl das im Internet publizieren ja auch Zeit dauert. Also die Subs da reinzupacken und sowas, das geht ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, denke ich mir mal. Ich weiß nicht, wie das ist, aber Aber relativ schnell. ja, das geht ein bisschen schneller, aber ich denke mal, das kann man als richtiger Anime-Fan immer verkraften. Ich will jetzt eure Meinung hier nicht anfechten, sondern ja. Dazu sind wir aber da. So eine Folge zu synchronisieren dauert ja wesentlich länger. Ja, das ist logisch, dafür ist es aber auch dann meiner Meinung nach eine viel bessere Qualität. Also ob ich jetzt da so ein japanisches Dings mit Untertiteln habe, obwohl auch die Originalstimmen dabei sind dann vielleicht, die man natürlich nicht verstehen kann, oder ob man dann jetzt die deutsche Synchro hat, wo man auch wirklich alles verstehen kann und wo auch deutsche Stimmen genommen wurden, wo man dann richtig auch wirklich so mit dabei ist und mitfühlen kann. Das finde ich einfach viel besser, als dann jetzt mir das auf Japanisch anzusehen, wo da Untertitel sind, wo ich das halt lesen muss und gar nicht so wirklich auf die Handlung achten kann. Das finde ich irgendwie, ja, finde ich nicht so sonderlich gut, aber ja, wer es mag, der soll es sich halt weiterhin ansehen. Ich habe da auch nichts gegen. Wie gesagt, man kann es wahrscheinlich aus dem Internet verbannen, das geht nicht. Ja. Ja, ich bin allgemein eigentlich mehr so für ein freieres Internet. Und also ich bin da komplett dagegen, wenn man sowas komplett verbannen würde. Das wäre irgendwie schlecht, wenn da komplette Zensur wäre und irgendwelche Firmen da ihre Hand und irgendwelche Anwälte komplett ihre Hand übers Internet halten könnten und alles verändern können, wie sie es wollen und wie es in irgendwelchen Ländern vorgeschrieben ist. Aber irgendwo muss halt auch die Grenze da sein und irgendwo muss jemand die Macht drüber haben, was raubkopiert wird und was nicht. Und ja, wenn das ohne Rahmen passiert, dann gibt es dann Chaos und jeder hat dann alles auf dem PC. So ähnlich ist es ja irgendwie zurzeit. Wahrscheinlich, weil allgemein viel raubkopiert wird in unserer Altersgruppe. Und ja, da muss eine Firma die Hand drüber haben. Aber ich glaube, das fördert auch das ganze Anime und die Bekanntheit von vor allem unbekannten Animes. Und ich glaube, das wird in gewissen Rahmen geduldet, das Ganze. Manga-Raubkopien und sowas. Also vor allem bei Mangas, weil Mangas hat man halt doch lieber in der Hand, als die am PC zu lesen. Und ich glaube, da wird es in gewissen Rahmen schon geduldet, aber so wie es so groß wie zum Beispiel Raw Paradise das betrieben hat, jetzt nennen wir sogar mal die Namen jetzt, von diesen großen Zeiten, die das gemacht haben. Ich glaube, das ist dann einfach über den Rahmen, dass die einfach viel zu schnell erscheinen, dass die vielleicht sogar schneller erscheinen, als sie in Japan rauskommen. Und das ist dann einfach, da muss ein bisschen Einhalt geboten werden, aber so ein bisschen ist bestimmt geduldet von den Produzenten. Ja, das war ja auch der Fall mit dem, dass es schneller veröffentlicht wurde, als es überhaupt in Japan bekannt war. Da waren die ja schon Tage vorher im Internet zu lesen, als dass man sie dann auch wirklich in der Hand halten konnte. Das war ja, fand ich schon richtig schlimm. Also das finde ich auch gut, dass sie es unterbunden haben. Sowas sollte man dann auf jeden Fall vermeiden. Aber ich meine mal auch, ja, ich denke mal, Anime-Fans, die ja sowieso schon Anime-Fans sind, die gucken sich die Episode natürlich im Internet an, aber solche Leute, die halt auch gar keinen Bezug zu Anime haben, die werden halt auch nicht, ich denke mal nicht, dass sie sich im Internet irgendwelche Anime-Folgen angucken werden. Das finde ich eigentlich eher sehr unwahrscheinlich. Und ich denke mal, dass dann durch dieses Veröffentlichen im Internet eher die Anime-Fans da bleiben, aber auch nicht solche neuen dazugewonnen werden. Da sollte man doch schon eher übers Fernsehen gehen oder auch durch andere Medien oder irgendwie muss man das halt regeln, dass auch mal neue Anime-Fans dazukommen. Man sieht es jetzt auch schon wieder, an Detective Conan kann man das eigentlich auch ganz gut sehen. Ich denke mal, es gehen immer wieder neue Fans weg. Nicht neue Fans, sondern die alten Fans, die springen immer wieder ab, weil es halt zu langweilig wird und sich zu in die Länge zieht. Aber auch, weil es eben nicht mehr in Deutschland läuft und weil es dann eben zu unpopulär wird. Und das finde ich auch blöd jetzt eigentlich, dass bis Band 68 wieder 6 oder 5 Monate Unterschied sind, dass man da ein halbes Jahr auf einen neuen Band warten muss und da einfach gar nichts von Detective Conan hat. Das ist ja eigentlich auch wieder ein anderes Thema, aber wenn die da verlieren die eigentlich haufenweise an Anime-Fans mit. Das ist einfach schlimm, wenn man das mal so sieht. Also, ich. Ja, das stimmt allerdings. Ich finde auch, wenn sie schon aus dem Internet genommen werden würden, sollten sie mehr ins Fernsehen gebracht werden. Haben wir ja vorhin schon ausführlich besprochen. Vor allem, weil viele Animes, die ich bisher auch geguckt habe, die gab es noch nie, oder vielleicht auf Pay-TV-Sendern oder so, auf jeden Fall noch nie im öffentlichen Fernsehen und so. Ja. Ja. Ich weiß Stichpunkt. nicht, was die damit bezwecken wollen. Davon gibt es dann nur DVD-Boxen, die dann zwar mit deutscher Sprache sind, aber viel bringt es dann auch nicht. Ja, so wird natürlich, wie Philipps schon gesagt hat, die Masse abgehalten davon. Da kommen keine. Und auch durch das Internetzeug werden wahrscheinlich die eher Anime-Fans da. Die Anime-Fans bleiben da. Vielleicht. Oder wegen den Folgen eben gehen sie weg, aber neue Anime-Fans werden laut der Meinung von Philipp nicht, kommen fast Verstehe mich nicht doch. dazu durch diese Publikation im Internet und dadurch, dass es nicht kommerziell in Deutschland verbreitet wird, die Animes. So was wie Conan jetzt zurzeit. Du stimmst mir zu, oder? Ja, ne? Ja. Ja, okay. Was ich vielleicht nochmal erwähnen sollte, wäre auch das Fernsehen On Demand, was ich ja schon erwähnt hatte, dass man einfach gucken kann, was man will, wann man will und dann, dass man auch so mal im Fernsehen darüber auch so stolpert und auch mal das auch dann auch komplett ansehen kann. Ich meine, wenn man jetzt so Jahre auf die ganzen Episoden warten muss, dann ist es einfach schlecht. Und dass man dann das ja, der Anime läuft jetzt ein, Animes laufen eigentlich kaum noch im deutschen Fernsehen, also nicht im regulären deutschen Fernsehen, was so jeder auch wirklich zu Hause hat und das deutschlandweit bekannt ist, so die großen, ihr wisst schon, was da diese Sender, ich will jetzt hier keine Werbung machen. Da laufen eigentlich kaum noch Anime und das finde ich eigentlich sehr schlecht. Das schadet einfach der ganzen Anime-Szene, wie ich auch schon erwähnt hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dieses Google TV, was sie jetzt ja einführen wollen von Google, das, womit die das Internet das Fernsehen revolutionieren wollen, da klammere ich mich momentan irgendwie ein bisschen fest, dass sie da vielleicht mal auch sowas mit, dass man sagen kann, was man gucken will und dass das dann auch kommt. Ich weiß noch nicht, wie es in den Fernsehgeräten eingebaut werden kann, aber vielleicht kommt ja sowas endlich mal, dass wir Anime-Fans auch endlich mal wieder uns vor den Fernseher setzen können und nicht vor unseren Computer. Das finde ich eigentlich sehr wünschenswert. Ja, yep. Würde ich sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Fazit fest. Also ich finde, also wir sind jetzt eigentlich auf den Punkt gekommen, dass das Problem im Raubkopieren ein bisschen tiefer liegt, dass das daran liegt, dass halt Animes in Deutschland fast nicht erscheinen und Mangas immer diesen Unterschied gibt. Und ja, dass die hier und dass die hier halt nicht öffentlich laufen in den im Fernsehen und sowas und dadurch eigentlich wahrscheinlich das Ganze erst entsteht. Zumindest in diesem Ausmaß. Ja. Genau. Dann sind wir auch schon fertig mit dem heutigen Thema. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir ins Auto, oder? Ja. Ja. Jo, dann sind wir jetzt hier mit dem Auto. Sehr interessante Diskussionsrunde heute übrigens mal und auch mal mit ein paar mehr Leuten als sonst immer. Finde ich sehr interessant. Ja, letzte Woche habt ihr ja schon was erzählt über den Japan-Tag. Würde ich einfach mal direkt mit weitermachen hier, damit wir auch ein paar Themen, so ein Thema fürs Auto haben. Fand ich nicht schlecht letztes Mal. Übrigens war der, kann ich nochmal erwähnen, der ganze Cast letztes Mal wirklich super, finde ich. Also, ich konnte ihn eigentlich auch mal anhören, so ohne meine Dankeschön, Stimme. Dankeschön. Ja. Das Outro fand ich am besten. Das war ein bisschen lang, aber naja. Ja, zum Japan-Tag kann ich noch mal sagen, also, ihr habt ja das erste User-Treffen letztes Jahr angesprochen. Da haben wir jetzt auch zwei, die letztes Jahr da waren. Haben wir jetzt auch hier, und zwar Michaela ist ja auch mit dabei. Ja, letztes Jahr haben wir uns da zu viert in Düsseldorf getroffen. Also Michaela, Robby, Viper und ich. Damals waren Viper und ich dann eben Administratoren. Görgol war und ist, oder Michaela war und ist, immer noch Inspektorin. Und Robby war damals Kommissar und ist heute Administrator. Da haben wir uns dann so ein bisschen getroffen, sind dann noch ein bisschen rumgegangen. Ja, ich denke mal, ich habe ja schon meine Erfahrung mit dem Japan-Tag gemacht. Ich denke mal, nächstes Jahr könnt ihr dann auch hier ein bisschen was erzählen, wie es dann da war. Und da werdet ihr auch Profis sein, hoffe ich dann mal. Ja. Das machen wir schon dieses Jahr. Erzählen wir schon mal. Genau. Ach, hier schreibt mich Görgel gerade an, dass sie damals noch keine Inspektorin war. Michaela, das hättest du auch sagen können, dass du damals nicht Ja, echt Inspektorin mal. warst. Oder geht der Ton nicht? Egal. Ja, ist auch egal, wie Manuel gerade schreibt. Ja. So, dann sollten wir vielleicht nochmal auf dieses Jahr Japan-Tag kommen. Jetzt haben wir diese Woche nichts weiter damit geplant. Also ich würde, was ihr alles gesagt hattet mit, ich hätte mich sonst live gerne in die Diskussion auf letzten Cast eingeklinkt, aber es ging ja nicht, weil ich nicht da war, sondern in London. Da will ich jetzt auch nicht drüber erzählen, wer was wissen will, der kann mich gerne in Skype anschreiben. Meine Skype-Adresse habt ihr im Wiki auf meiner Diskussionsseite. Und im Wiki heiße ich Philipp S. Punkt, mit Leerzeichen zwischen Philipp und Ja, S. ich weiß Punkt. sogar. Ja, was wollte ich sagen? Ja, Japan-Tag. Also letztes Mal war es eigentlich ziemlich voll, aber dann gab es halt so eine ziemlich große Lücke zwischen 20 und 23 Uhr oder fast auch 19 bis 23 Uhr, wo ja letztendlich das Feuerwerk losgeht. Und da wusste ich wirklich nicht, was wir da machen konnten. Und da saßen wir einfach nur blöd rum, wie ich fand, teilweise. Haben da ein bisschen was getrunken oder so, erinnere ich mich noch. Boah, das ist schon lang her, ein Jahr. Ja, dann, ich denke mal, wir hätten auf jeden Fall auch die Möglichkeit, da was aufzunehmen, auch mit Computer und so. Da gibt es auch Bars und sowas, wo man da was trinken kann und so. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Jetzt der Bericht Was live aus trinken? Düsseldorf. Also Live-Bericht aus Düsseldorf. Noch sieht man hier nicht zum Japan-Tag, was mich eigentlich wundert, weil spätestens eigentlich eine Woche vorher strömt durch den Hauptbahnhof gerne mal eine Menschenmasse von Anime-Fans, also richtigen Cosplay. Noch ist nicht zu sehen, aber ich freue mich natürlich schon mal tierisch auf den Japan-Tag. Schon weil der Japan-Tag eigentlich das Einläuten des Sommers bei mir ist. Und letztes Jahr fand ich es okay und dieses Jahr wird es sicherlich besser. Wegen Technik und Internet. In Düsseldorf gibt es genug Internetcafés, genug offene WLANs. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird der Concast on Offene Tour gehen. WLANs, das sollte sich aber in nächster Zeit verändern. Mit dem Michaela und Philipp, ihr wart Gesetzesumbruch. ja letztes Mal zur Diskussion nicht dabei. Wie steht ihr denn zum Thema Videocast, Also, Live-Videocast? ich fände es gut, wenn wir live streamen und das würde ich auch ehrlich gesagt bevorzugen. Da schließe ich mich, wer hat das letztes Mal noch gesagt? Egal, ich schließe mich der Meinung an. Ich würde es eigentlich gut, wenn man ein bisschen live da vom Japantag berichtet, würde aber auch nichts dagegen sagen, wenn wir das eben nicht machen, weil es von der Technik nicht geht, sondern dass wir dann halt ein paar Videos machen oder so. Da haben wir ja unsere Kameras, ne Christian? Was ich dir überhaupt nochmal fragen wollte, wie ist denn die Auflösung von deiner Kamera? Wenn die Von 80 meiner Euro. normalen Kamera ist sie ziemlich gut, von meiner Webcam ist sie natürlich relativ schlecht. Also, Ja, das wäre es dann. Macht muss ja aber auch nichts, so ist ja nur eine sein, Webcam. die Qualität muss nicht so gut sein, weil eben wir nur ganz, wahrscheinlich steht uns nur ganz normales mobiles Internet zur Verfügung, UMTS und so weiter. Und deswegen fände ich jetzt von der Technik her schon alleine in normaler Livecast mit Ton gut und dann vielleicht ein paar Bildern oder Videos, die dann vielleicht ein bisschen die Kulisse und sowas zeigen, vielleicht auch uns und das finde ich da gut. Also wenn jemand hier die Technik mitbringt, können wir das gerne machen. Also im Notfall hole ich nämlich mein Netbook mit. Dann können wir von da Ja, aus ich habe schon streamen. alles dabei. Okay, und sonst müsste es ja eigentlich klappen. Also du musst nicht unbedingt UMTS verwenden, aber UMTS ist hier ziemlich gut. Mischpult und Tonmann-Gerät nicht vergessen und sowas, ne? Alles so ein ganz großer. Ja, also da fehlt mir noch was, genau. Wenn jemand SingStar zu Hause hat und ein Mikrofon übrig hat und das bitte Wolf zum oder nicht? Japan. Wolf. Warte. Ja, weil das wäre nämlich perfekt, das könnte man so Wolf rumgeben und telefoniert das wäre damit. perfekt. Was kommt? Hast es direkt vor der Nase. Das ist ja. Ja. Wolf ist einer bei uns aus dem Detective Conan Forum und Wiki, falls es hier jemand, sich jemand fragen sollte, wer das ist. Ja. Ziemlich unbekannt. Ja. Gut, er ist Inspektor. Ne, Christian? Unter regelmäßigen Chat-Usern bekannt. Der könnte auch mal beim Content-Cast machen, hat sich aber bisher einfach verweigert. Also, Das war der wüsste Techniker nicht hinter dem der ist ersten zu Livecast. schüchtern. Ja. Ja, der Techniker hinter dem Und ersten was, zu welchem Livecast. Schluss kommen wir jetzt mit dem Japan-Tag? Weil der Ja, ist. ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie das mit dem Livestream so funktioniert und ob das möglich ist. Wenn das möglich ist, ich denke mal schon. Ist möglich. Von der Internetleitung vielleicht Probleme, aber ich weiß nicht, ob es so toll aussieht. Ja, müssen wir nur mal gucken, ob wir da irgendwann mal auf Sendung gehen könnten. Wenn dann wahrscheinlich um 20 Uhr oder so, bisschen später, weil wie ich das erlebt habe, da war es ja auch letztes Mal ziemlich belebt und voll noch warm. Da nicht, ja, warm, das interessiert euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber es war ziemlich belebt, ist da diese eine Straße. Und wenn du da längs gehst durch diese Straße, dann wirst du gleich von 50 verschiedenen Leuten so umgerempelt in etwa. Da wirst du einfach eingequetscht und Da gibt es keine Möglichkeit. Da musst du schon weiter nach draußen aus dem Geschehen auch raus, damit du da irgendwie ein bisschen Freiraum hast. Ich denke mal, dieses Jahr wird es ähnlich sein und ja, ich weiß nicht. Das Wetter ist schon mal toll, also momentan ist das Wetter toll hier, also wird es im Japantag auch schön. Und wegen den Plätzen, ich kann ja nochmal diese Woche schauen, ob ich nicht noch ein schönes Plätzchen hier in der Umgebung finde, am Rand, wo man sich in Ruhe hinsetzen kann, ohne das Getrubel vom ganzen Japantag mit zu haben, um zu streamen. Ja, aber wir wissen ja nicht, wo die ganzen Stände uns aufgebaut werden. Oder wenn die bis letztes Mal sein, sind die jetzt ja gleich. Die stehen jedes Jahr an den bestimmten, am Rhein entlang. Jedes Jahr an den gleichen Stellen. Blöde Scheiße, wieso machen die das denn? Sind die dumm? Brauche ich ja gar nicht wiederkommen. Ah, ich verkaufe meine Bahntickets nochmal günstig an jemand anders und dann. Philipp, wenn du nicht kommst, bekommst du Ärger. Ich merke schon. Ja, ich denke mal. Jetzt sind wir immer noch nicht am Schluss gekommen, aber ich denke mal, wir machen einen Livestream. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wenn es dann irgendwie nicht klappen sollte, dann entschuldigen wir uns und werden auf jeden Fall dann mit Videos später nochmal nachkommen. Ich werde da auf jeden Fall den ganzen Tag meine Kamera anhaben und Fotos und Videos wie verrückt machen. Ich habe da auch Bilder noch vom letzten Jahr, die ich auch schon teilweise im Forum veröffentlicht habe, aber eben keine so mit uns drauf. Das ist ja selbstverständlich. Internet vergisst nie. Auch den Conancast übrigens nie. Wir sind ewig im Internet. Ja, ich denke mal, wir versuchen Ja, es, wie wenn es findet nicht ihr klappen das sollte. eigentlich? Genau, wenn wir schon bei dem Thema Privatsphäre und so sind, wie wollen wir das dann eigentlich handhaben mit den persönlichen Fotos, die entstehen werden und vielleicht ein Videocast? Wenn wir einen Videocast machen, wäre es ja sinnlos, wenn wir nicht drauf wären. Wenn wir einen Live-Videocast machen eben. Also ich fände es eben, ja, Naja, wenn ich wenn man meine. schon mitmacht, dann stimmt man dem zu. Also ich habe kein Problem Ja, damit. wenn ich Bilder mache, Fotos für mich, dann behalte ich die auch bei mir und veröffentliche die im Internet ohne deren Einwilligung. Das ist schon mal ganz klar. Und ich hoffe, das machen andere auch so. Und ich veröffentliche mich einfach nicht im Internet. Wenn mit dem Livestream, da würde ich sagen, die, die nicht mitmachen wollen, die laufen einfach weg. Oder die, ja, die, es gibt ja hier, die können dann durch den ganzen, dann noch längs laufen. Die holen wir dann per Telefon oder Handy, holen wir die dann wieder zurück. Wenn wir dann vorbei sind mit dem Stream. Und sonst, also ich habe da ehrlich gesagt kein Problem mit, obwohl ich eigentlich auch ein bisschen so aufpasse, was hier im Internet steht und so über mich. Ja, habe ich kein Problem damit, wenn man mich da ein bisschen sieht. Das ist ja auch nicht, ich finde es nicht ganz so schlimm, solange man nicht irgendwie mit so besoffen auf Partys da irgendwie zu sehen ist. Und ja, so ist ja eigentlich ganz normal, da habe ich jetzt auch keine Angst vor. Ich weiß nicht. Gute Präsentation und wenn eben mehrere Leute dabei sind, dann sinkt natürlich da die Hemmschwelle, dass man sich im Internet zeigt und Fotos macht und so weiter. Das ist auch ein Punkt. Ja, Aber ich ich denke denke mal. mal, in betrunkenem Zustand werden keine Bilder in Conan Wiki reingestellt von Usern. Nee, das lassen wir Wir mal. wollen uns gut präsentieren. Naja, es ging bei mir ums ganze Internet, so dass ich da, dass ich nicht irgendwie, Facebook. ja, bin ich ja zum Glück nicht, aber SchülerVZ. da könnte ich ja trotzdem gelistet sein. Ja, soweit dann zum Japan-Tag oder wollen wir noch weiter jetzt ausführen? Ich würde es nochmal Nicht, ich denke, wir auf sind zu den. einem Schluss gekommen. Ja, ich würde dann nochmal mit dem Charakter-Contest vielleicht mal kurz anspielen. Das ist ja jetzt die zweite Runde am Chori, Chori, Laufen. Chori, Chori, Chori, vote Und for Chori. heute Vote ist for I, gerade vote die for I. Gruppe. Heute am Freitag ist gerade die Gruppe zu Subaru Ocha gestartet. Bitte wählt für ihn. Ihr habt noch einen Tag Zeit, Leute, wenn ihr den Cast hört. Wählt für Philipp, du bist ihn. Administrator, du musst neutral bleiben. Wieso? Das ist mein Favorit. Weil Neutralität ist nämlich Übrigens ein kann ich noch mal Grundprinzip sagen, Wikipedia und von die Wiki. Ab. Ja, das ist richtig. Forum ist was anderes. Ich kann noch mal ganz kurz was zu dem System sagen. Ich will jetzt hier keine Admins dazu anstiften, aber die Umfragen, wenn Python das hört, die sind eigentlich ziemlich sicher. Es sei denn, man kann meine Beiträge bearbeiten, nimmt da einen Haken raus und dann veröffentlicht man das neu, dann kann man als Administrator für einen anderen Charakter abstimmen und dann die Einstellung wieder ändern. Also da sollte man vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, ich habe es nur rausgefunden, dass es das geht. Jetzt glaubt mir wieder keiner. Deswegen fallen die Ergebnisse immer zugunsten von Philipp aus. Tun sie ja gar nicht. Also bei mir sind schon ganz viele, die ich gewählt habe, sind raus. Das kann ich vielleicht mal irgendwo mal auflisten. Ich habe immer so taktisch gewählt für irgendwelche die halt nicht so klar weiterkommen, so wenn Conan, Shinichi und Misao Yamamura in der Gruppe sind, dann würde ich nicht für Conan oder Shinichi, sondern für Yamamura, obwohl ich eigentlich eher für Conan stimmen würde, weil ich weiß, dass eben alle für Conan stimmen würden und für Shinichi und deswegen versuche ich dann Yamamura auch mal eine Chance zu geben, weiterzukommen. So. Das machen jetzt ganz viele übrigens so, das haben die ganzen Spammer da gemerkt und deswegen... Dann hat es aber auch keinen Sinn mehr, wenn jeder für diese Leute, die sie eigentlich nicht stimmen würden, voten, das hat ja dann keinen Sinn mehr. Ja eben, das ist doch das Lustige eigentlich daran, dass man auch mal so nee, Unbekannte nach oben kommt. Was? Diese Einstellung kann ich nicht unterstützen. Wieso das denn nicht? Also ich finde es auch interessant, wenn man auch so welche wie Sonoko oder so mal ins Finale kommt. Sonoko gegen Misao. Ja, Sonoko habe ich auch gewotet. Nein! Aber nur, weil ich ihre Art auf eine gewisse Weise mag. Und also meine ich es ernst, aber wenn ich jetzt einfach Fun vote und quasi 1 bis 4 und irgendwas anwähle, dann ist das auch nicht so der Hammer, finde ich. Also dann tue ich auch nicht, das machen die alle nicht. Taktisch ist wenigstens was anderes. Dass man Leute wählt, die man eigentlich nicht wählen würde. Also so habe ich das jetzt von dir verstanden. Nee, dass man halt so Charaktere wählt, die... wenn ich jetzt zum Beispiel Conan und Yamamura gleich mag, dann weiß ich ja sowieso, dass Conan, der würde sowieso weiterkommen. Also das ist ja, steht ja außer Frage, denke ich mal. Dann wähle ich eher Yamamura, weil der halt eine geringe Chance hat, weiterzukommen. Und dann habe ich eben mehr von meinen Lieblingscharakteren in der nächsten Runde. So ist das dann. Wenn du das okay, verstehst. Okay, das klingt logischer. So war es auch von Anfang an gemeint. Ich will nicht irgendwelche, die ich gar nicht mag. Das mache ich nicht. Das wäre ja auch schön blöd. Ja. So. Ja, Michaela ist jetzt ja heute immer dabei. Ich weiß nicht, hast du auch einen Lieblingscharakter, für den du wählen würdest? Einen Charakter, also eine weibliche Charakterin habe ich zwar, ich werde an solchen Abstimmungen, glaube ich, nicht teilnehmen. Auch eine Einstellung. Möchtest du uns verraten, wer das ist? Wermut? Richtig. Ja, damit wäre das dann auch geklärt. Ja, also, ja, die 8 Gruppen der zweiten Runde laufen noch und ihr könnt ja weiterhin abstimmen und dann euren Favoriten auch ins Achtelfinale wählen. Das Achtelfinale wird dann bald beginnen und in ungefähr, wie lange dauert das noch? Einen halben Monat oder einen Monat haben wir dann das Ergebnis, wer dann der finale Sieger ist. Es müssen natürlich wieder Unterbrechungen jetzt immer rein in die Zeiten, weil ich auch wieder nicht dabei bin, zum Beispiel beim nächsten Conancast, der dann nach dem Japan-Tag stattfinden wird, wie gewohnt am Sonntag. Da werde ich nicht dabei sein, weil ich dann auch wieder in anderen Gegenden dieser Welt sein werde. Nämlich in Darmstadt, nachdem ich jetzt in London war. Und übrigens auch das Baker Museum. Nee. Das Sherlock Holmes Museum besichtigt habe. Und auch ein Jack the Ripper Ort außerhalb der Stadt aufgesucht habe. Jetzt erzähle ich doch, was ich da gemacht habe. Okay. Nee, das will ich auch nicht weiter ausführen. Ja, ich war am Sherlock Holmes Museum, fand es eigentlich recht interessant und ja, soll man auf jeden Fall mal hingehen, wenn man dann in London ist und in 2 Wochen bin ich dann in Darmstadt, für die es interessiert. Dann wird Christian euch wieder sicherlich wieder durch das Thema leiten, wenn er dann da ist. Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast heute an dieser Stelle. Ja, und dann sage ich an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal mit mir. Tschüss. Tschüss. Und einschalten nicht vergessen.